den Schluchten der Ratlosigkeit. Wenn dein Weg in die Tiefe führt und kein Licht dir scheint, wenn alle Brücken unter Feuer stehen, das Flussbett deiner Kraft ist leer, wenn du dir eingestehst, es gibt kein Zurück mehr. Dann lass mich deine Welt berühren, lass mich dich verführen. Ich werde versuchen, dich zu retten, ein paar Wogen dir zu glätten. Das klingt manchmal so leer, doch ich möchte immer mehr.